Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte mich erstmal vorab bei euch bedanken für die vielen guten, gute Besserungswünsche, die ihr mir habt zukommen lassen, wegen meines angeknacksten Rückens, das ich mir zugezogen hatte. Und hat anscheinend geholfen. Also vielen Dank dafür. Heute Morgen waren die Schmerzen schon nicht ansatzweise mehr mit gestern vergleichbar. Und ich glaube, wenn das jetzt in dem Heilungsgrad weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich morgen, vielleicht übermorgen wieder schmerzfrei sein. Wäre natürlich eine schöne Sache, dann kann ich auch wieder zum Sport. Also ich war richtig dankbar heute Morgen. Ich bin also wirklich viel besser. Es hat noch gezwickt so ein bisschen. Man hat gemerkt, okay, der Nerv ist immer noch irgendwie eingeklemmt oder der wird noch ein bisschen getriggert von irgendwas. Aber im Wesentlichen ist der Schmerz also mit gestern schon gar nicht mehr vergleichbar. Also die Mobilität ist wieder gut hergestellt, immer noch nicht perfekt, immer noch mit Schmerzen und so weiter, aber absolut im ertragbaren Bereich. Und ich kam auch schon ins Auto rein und raus auf einem ganz anderen Niveau. Ich hatte das ja schon mal mit diesen Verletzungen da im Rückenbereich. Und das Fiese daran ist ja, jedes Mal, wenn man ins Auto einsteigt, muss man sich ja immer so beugen. Also ne, den Rücken einmal runterbeugen, einmal so rein ins Auto. Oder auch gerade beim 370Z, da wäre ich jetzt gestern gar nicht reingekommen. Das, also, heute wird es wohl wieder gehen, aber gestern wäre ich gar nicht reingekommen. Und in den Phaeton beispielsweise, der ist ein bisschen anders von der Fahrzeuggeometrie. Da passt das ganz entspannt. Aber da habe ich mich auch gestern schon geärgert, dass ich nicht SUV fahre oder T5. Oder T6 ist ja inzwischen schon. Ja, jedenfalls so ist es und ich bin wirklich dankbar und auch vielen Dank nochmal für die gute Besserungswünsche und dann hoffe ich, dass ich wirklich bald wieder zum Sport gehen kann. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist Girls Night Out oder beziehungsweise die Mädchen wollen feiern gehen. Girls just want to have fun. Und jeder, der schon mal in einer längeren Beziehung ist oder auch in einer kürzeren Beziehung ist oder generell in einer Beziehung ist mit einer Frau, weiß ja, dass die Frauen dann unter Frauen feiern gehen wollen. Also ohne Männer. Nur die Girls quasi exclusive. Und das ist also wirklich für den normalen Bluepiller, so wie ich es damals auch war beispielsweise, da ist man ja der Meinung, okay, das ist eine Form von Stärke, wenn man so selbstbewusst ist und lässt seine Freundin feiern gehen. So war ich auch. Hat mich auch gar nicht groß getriggert. Ich habe dann mir selbst geruht und habe gedacht, ach, lasse feiern gehen mit den Mädels. Und so in der Bluepill-Welt ist das ja auch quasi ein Zeichen von Stärke, dass man es einfach kann. Und da ist ja auch was dran. Wenn du was behalten willst, lass es gehen. Wenn du was loswerden willst, musst du es festhalten. Dann wird es von dir weg wollen. Das ist diese Dynamik von Anziehung und Abstoßung. Da ist schon was dran. Aber da war ich noch nicht redpilled und habe die Zusammenhänge noch nicht so final verstanden, wie ich das heute tue. Und ich sehe das jetzt beispielsweise bei mir, wie das damals war, oder auch bei Freunden, dass man die dann einfach ihre Freundin mit Freundin weggehen lassen, die lassen die dann feiern gehen, Hannover, da am Raschplatz und so weiter sind so diese begehrten Feiermeilen hier, wenn man hier aus den Vororten kommt. Ich weiß nicht, wie das alles heißt, DAX und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Zaza und diese ganzen Namen von diesen Feiertempeln, wo die Mädels dann ein bisschen tanzen können. Und also ich habe das ja früher, ich werde das dieses andere Video dann nochmal, auf einmal findet ihr euch in so einem fiesen Shit-Test wieder. Fahrt ihr dann ganz entspannt abends um 1:30 nochmal nach Hannover, um eure Freundin abzuholen. Und auf einmal findet ihr euch in einer Situation wieder, die mit eurer entspannten Welt zu Hause plötzlich gar nichts mehr zu tun hat, kann sogar auf einmal lebensbedrohlich werden. Und ihr werdet einem fiesen Shit-Test unterworfen. Also ich werde das Video, was mir da passiert ist, hier am Ende des Videos auch nochmal hier einblenden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal draufklicken und euch das nochmal zu Gemüte führen. Ja, es ist ja jedenfalls so, dass ich das gemacht habe. Für mich war das normal. Ich habe dann meine Freundin abgeholt. Für meine Freunde, die in Beziehung sind, ist es auch irgendwie normal. Keiner macht da irgendwie mehr eine große Szene drum oder hat eine große Szene drum gemacht, weil, wie gesagt, alle Bluepill. Die verstehen die Zusammenhänge gar nicht. Heute mit meinem Redpill-Wissen kann ich euch sagen, das ist doch völlig klar. Die Frau lebt ihre offene Hypergamie aus. Von uns Männern unterstützt, mit unserem Sprit und unserem Auto auch noch hingebracht. Und auf Abruf, egal um 4 oder 5, auch noch, sind wir auch noch bereit, sie wieder abzuholen. Hauen uns also den ganzen Abend um die Ohren. Wissen aber auch um die Gefahren, weil es man denkt immer, die Frau ist so einem Bedrohungsszenario ausgesetzt, dass der eine Mann will ihr K.O.-Tropfen reintun oder die Frauen will man dann nicht mehr im Zug zurückfahren lassen, damit sie nicht irgendwie belästigt werden und so weiter. All das hat man ja so in seinem Kopf. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Erkenntnis, dass ich weiß, dass mir niemals eine Frau gehören wird, fahre ich keinen Meter. Und Ich kann auch jedem Mann nur raten, wenn ihr in einer Beziehung seid und die besteht auf ihr Girls Night Out, auf ihr Party-Wochenende oder ihrem Partyabend mit den Freundinnen, wäre das für mich also wirklich die Grenze überschritten jetzt mit meinem Wissen. Also mal abgesehen davon, dass ich keine Beziehung dieser Art mehr eingehen würde. Aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, was ich damals nicht hätte, wäre die Beziehung sofort zu Ende. Ich würde sagen, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Du ziehst dir was Nettes an, dancest hier ein bisschen für mich und dann kannst du dich schön lang machen für mich und dich mal ganz tief bücken, den Kopf immer ein bisschen tiefer als den Hintern. Aber ich würde das nicht mehr akzeptieren. Ich habe null Toleranz dafür. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Ich habe einfach Female Nature verstanden und ich weiß, was sie vorhat. Oder ich weiß auch um ihr schwaches Wesen quasi, das einfach für alles empfänglich ist. Von allen Seiten gelenkt werden kann, weil sie natürlich für den nächsten Alpha-Mann, den sie dann da sieht, gelockert um Alkohol, die ganze Stimmung, das macht ihr wahnsinnig Spaß, das triggert ihre Emotionen. Sie ist plötzlich begehrt, irgendwer macht sie an. Oder sie hat auch das Ziel, sich irgendwen klarzumachen oder beziehungsweise einfach nur dieses Spiel zu spielen. Und wenn dieses Spiel gespielt wird, werden Nummern ausgetauscht und das Ganze shakert sich hoch. Und irgendwann erzählt sie dem Partner, ja, ich fahre mal ins Solarium oder ich treffe mich mal mit einer Freundin irgendwo in irgendeinem Nachmittags zum was zu essen. Und dann trifft die sich aber garantiert nicht mit einer Freundin, um was zu essen, sondern trifft sich mit dem neuen Bad Boy, den sie da kennengelernt hat. Wie gesagt, ich war schon der Bad Boy für Frauen. Ich war aber auch schon der Beta-Sim für Frauen, wo ich heute im Umkehrschluss sagen muss, na, war das alles so, wie sie mir das gesagt hat? Und ich muss oft und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, nee, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Und deswegen ist dieses, dass die Mädels feiern wollen, können sie machen, mir alles egal. Ich würde aber auch beispielsweise, wenn ein Mädchen in meiner Rotation ist, solange sie in meiner Rotation ist, geht sie auch nicht auf Girls Night Out. Wenn sie das macht und sie ist da überall am Tingeln und am Tangeln, dann würde ich ihr auch ganz klar, würde ich sie entfernen. Dann habe ich da keinen Bock drauf, weil ich heute verstanden habe, und da hat sich die Gesellschaft natürlich wahnsinnig gelockert, auch die Frauen, habe ich ja in dem anderen Video, werde ich ja auch nochmal verlinken, wie das Mädchen mir erzählt hat mit 19, ich kann ja nur zwei Videos verlinken, das sind da die beiden mit dem fiesen Shit-Test und mit dem Mädel, das mir erzählt hat, dass sie irgendwas um die 50 Partner hatte mit 19. Die sind ja auch komplett, was das angeht, also den Vollkontakt angeht, sehen die sich ja auf gleichem Niveau wie Männer, die sehen sich gleichberechtigt, obwohl der Mann gar nicht so viele Rechte hat oder beziehungsweise gar nicht so viel Zugriff hat auf das andere Geschlecht, wie die Frauen es haben. Und das leben die maximal aus. Und da muss ich wirklich sagen, das ist verrückt. Und wenn man sich das mit den anderen Glaubensrichtungen, mit dem islamischen Glaubensrichtung beispielsweise, da ist es ja so, dass der Vater und der Bruder legen ja sehr viel Wert drauf, dass die Schwester beziehungsweise die Tochter, die aus diesem Kulturkreis kommt, nicht so leicht feiern gehen darf. Die darf sich nicht so aufreizend anziehen, ihre Kriegsbemalung auflegen, so viel Haut zeigen und mit den Mädels Alkohol trinken und da feiern gehen. Wenn das der große Bruder sieht, dann packt er die, nimmt die da raus, bringt die nach Hause, sagt das dem Vater, dann kriegt sie nochmal eine richtige Schelle und dann weiß sie, dass das nicht erwünscht ist in der Familie. Und mit heutigem Erkenntnisstand, also uns hat man ja immer beigebracht, das ist rückständig. So wurden wir ja hier bei uns im Westen geprägt, dass das irgendwie rückständig ist. Heute muss ich sagen, mit heutigem Erkenntnisstand, man sagt ja, wir sind eine fortschrittliche Gesellschaft, aber ich habe halt erkannt, dass man in zwei Richtungen fortschreiten kann. Man kann nach oben aufwärts fortschreiten oder auch abwärts fortschreiten. Und die Entwicklung, die ich bei uns sehe, ist, wir sind definitiv abwärts fortgeschritten, was das anbelangt. Weil die aus diesen benannten Kulturkreisen, bei den islamischen Glaubensrichtungen beispielsweise, die nehmen das noch ein bisschen ernster, weil sie wissen zum Beispiel, und das ist mir erst heute klar geworden, oder beziehungsweise nicht heute, aber jetzt so in jüngster Zeit klar geworden, dass die wissen, dass natürlich der Wert der Frau mit jedem weiteren Partner, den sie hat, sinkt. Und dass sie der Wert der Frau oder beziehungsweise auch ihre Paarbindungsfähigkeit mit jedem weiteren Partner, den sie hat, sinkt. Und wie wollen sie dann dieses Mädchen noch vernünftig, wenn man denn noch dieses Gedankengut hat, vernünftig an einen qualitativ hochwertigen Mann verheiraten? Das ist ja dann arglistige Täuschung, wenn man die aus 17. Hand, aus 38. Hand, also man muss sich diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen lassen, dann weitergibt an den Mann. Und das ist ja dann das, warum auch überprüft wird in der Hochzeitsnacht, ob die tatsächlich Jungfrau ist. Dass man guckt, ob da auch Blut auf dem Bettlaken ist. Man möchte sicherstellen, dass man nicht arglistig getäuscht wurde. Es geht nicht, das habe ich heute verstanden, es geht nicht um diese Rückständigkeit, wie man das uns verkauft hat. Es geht darum, dass ihre Paarbindungsfähigkeit auf höchstem Niveau sein soll, was ja auch ein Zeichen von Qualität ist, wenn die Frau quasi dem Mann benutzt, übergeben wird. Es ist doch was anderes, ob ich einen Neuwagen kriege oder ob ich einen Gebrauchtwagen kriege aus 16. Hand. Und gerade dieses Girls Night Out, nehmen wir jetzt mal diese Beziehungsdynamik raus, ob das jetzt gerade die jeweilige Freundin von irgendwem ist oder nicht, die verhalten sich ja nicht anders. Also ich habe mich schon mit Frauen, ich habe schon Frauen in meiner Nähe gehabt auf Partys, die ich aus dem Freundeskreis kenne. Wie gesagt, die haben sich an mir gerieben wie Katzen beim Vorbeigehen. Obwohl ich den Mann sogar kenne, mit dem die zusammen sind. Und das ist also einfach verrückt. Und heute ist mir völlig klar, was die da veranstalten. Also was die machen. Die sind völlig ungehemmt. Und wenn ich an all meine Ex-Freundinnen zurückdenke, permanent dieses ganze Hugo-Getränke mit den Weibern, dieses ganze Gerauche mit den Weibern, ewig Kaffee, Hugo, jedes Mal, wenn die sich treffen, jeden zweiten Tag. Und dann stehen da am Ende 6 Flaschen Hugo, weil da 4 Weiber da 2 Stunden zusammengesessen haben. Und die sind wirklich hemmungslos. Also die hauen sich das Zeug rein, rauchen ihre Zigaretten und wenn die feiern wollen, dann legen die richtig los. Also dann brauchen die nur ein bisschen Schlagermusik oder irgendwas, was die mögen und dann drehen die richtig auf. Und was das für eine Mischung ergibt, wenn die dann Girls Night Out machen auf irgendeinem Schützenfest, in irgendeinem Club oder sonst wo, wo die sich dann auftakeln, ihre Kriegsbemalung auflegen, Figur betont, sich anziehen, die Haut entsprechend zeigen, da wird vorher nochmal ins Solarium gegangen zweimal, die bauen das auf, die planen das. Und all das, um ihre Hypergamie zu befriedigen, beziehungsweise nochmal ihren Marktwert nochmal abzuchecken. Kann ich noch einen anderen Mann anziehen, vielleicht sogar einen höherwertigen? So, es sind natürlich nicht alles höherwertige Männer da, das ist auch Fakt. Wenn sie also von einem minderwertigen Mann begehrt wird, dann ja, das ist für sie dann auch nicht ansprechend, dann ist sie wieder froh, dass sie wieder nach Hause kommt. Wenn es aber ein höherwertiger Mann ist, einer hohen Alpha-Kategorie quasi, der auch noch ein bisschen Game beherrscht, der auch noch selbstbewusst ist und das Ganze ein bisschen gamet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dem verfällt. Für sie ist das halt einfach, wie wir ja wissen, Frauen sind emotional gesteuerte Wesen und dadurch sind sie auch Schwankungen. Emotionen sind Schwankungen unterworfen. Da fühlt man sich so, da fühlt man sich so, da fühlt man sich begehrt, oh, das macht gerade Spaß. Das kribbelt, das ist angenehm, das ist heiß, das ist erregend, das ist so. Und auf einmal geht sie der Emotion nach, nicht der Logik. Und deswegen kann man so einer Frau gar nicht vertrauen. Das ist einfach gar nicht möglich. Da kann die Frau auch nichts für. Da muss man sie nicht mal für beschimpfen oder sie für verurteilen. Sie ist unschuldig daran. Das ist das Verrückte. Und deswegen wissen die sogar in anderen Kulturkreisen, dass es so ist und dass die Frau ihren Emotionen nachgeht, ihren Instinkten nachgeht. Und deswegen haben die so ein besonderes Auge darauf, was man uns hier völlig, völlig aberzogen hat. Dieses Wissen hat der westliche Mann gar nicht. In der Regel. Dass sogar die Väter es befürworten, der westliche Vater hier bei uns in unserem westeuropäischen Kulturkreis befürwortet ja sogar die völlige Befreiung seiner Tochter. Dass sie mit 19 sowas veranstaltet, dass sie sich frei überall rumtreiben darf und sich überall dran reiben darf wie so eine Katze. Das befürwortet der Vater ja sogar noch. Das findet er ja gut. Weil seine Tochter soll ja auch alle Möglichkeiten haben. Aber das sind definitiv ein paar Möglichkeiten zu viel, weil was er ja nicht weiß und was er nicht bedenkt, ist, dass seine Tochter sich mit jedem Mal entwertet. Und dass er mir seine Tochter am Ende nicht mehr geben kann. So, ich bin jetzt beispielsweise 38 Jahre alt, wie ich immer wieder sage. Ich bin jetzt ein qualitativ hochwertiger Mann, würde ich sagen. Also ich bin eigentlich genau das, was ein Vater wollen sollte für seine 22-jährige Tochter. So. Erfahren, groß, stark, finanziell stabil, gesund, spielt da alles mit rein. So, der kann Ressourcen akkumulieren, der kann einer Frau Führung bieten, dass sie auf jeden Fall hinten raus auf dem Long Run bestehen kann, nicht nur über 3 Jahre oder so. Aber genau dieser Mann, so ein Mann wie ich, will jetzt seine Tochter nicht mehr, weil ich habe sie schon feiern gesehen die letzten 3 Jahre. Und ich weiß jetzt, was diese Mädels veranstalten. Und deswegen, für mich hat sie gar keinen Wert mehr. Sie ist mit 22 sind die für mich schon entwertet. Das muss man sich mal vorstellen. So, was ist denn erst eine 30-Jährige? Wie viele Runden hat die auf dem Karussell? Ich muss das nicht immer wiederholen. Ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Und wie gesagt, das sind alles diese Dynamiken, die wir heute haben. Und deswegen ist Girls Night Out für mich beispielsweise absolut vorbei. Ich kann auch jedem Mann raten, wenn sie Girls Night Out machen will und darauf besteht und wenn ihr eine Grenze setzt und sagt, das dulde ich nicht aus den und den Gründen, weil du bist unkontrollierbar, hat nichts mit Nichtvertrauen zu tun. Man kann einer Frau sowieso nicht vertrauen. Das hat was mit dem Verständnis von Female Nature zu tun. Und man muss sie vor sich selber schützen. Und wenn sie dem Mann das nicht zuspricht, also ihrem jeweiligen Partner, dass er die Autorität hat, sie selbst vor sich selbst zu beschützen, dann muss sie sowieso weitergehen. So einfach ist das. Sie muss dem Mann die Autorität zusprechen und das so akzeptieren, weil sie ihm die Autorität dafür übergeben hat. Das wäre nach meiner Sichtweise die einzige Möglichkeit. Und wenn sie trotzdem geht, hat sie damit eine eindeutige Grenze überschritten, aus meiner Perspektive. Also wenn ihr da noch in einer Beziehung seid. Und dann ist das auch die Gelegenheit, meine lieben Magic Men, diese Frau loszuwerden und euren eigenen Weg zu gehen. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich bin bald wieder in alter Frische, wieder voll da. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare. Ein paar habe ich auch schon beantwortet, aber es ist wirklich viel, aber es ist super, ich freue mich. Dankeschön. Und auch danke nochmal für die gute Besserungswünsche. Teilt das alles mit euren Freunden, wenn ihr meint, ihr habt da oder da noch den einen oder anderen Bekannten, der dieses Wissen oder hiervon einfach mal von unseren Themen gehört haben sollte. Weil ich bin der Meinung, jeder Mann sollte mal mit offenem Geist sich unsere Themen einfach mal anhören und einfach mal auf so ähnliche Kanäle wie meine schauen oder auch gerne auf meinen. Und das Wissen, was für ihn da interessant ist, einfach mal drüber nachzudenken in einer ruhigen Minute und das mal mit seiner Realität abzugleichen. Und dann merkt man, dass das alles Hand und Fuß hat und vor allem Hand. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen. Tschüss.